Freie Wille ist nicht frei. Wir sind hier nicht allein. Sie steuern alles, was ich tu. Ich führ aus, ich schau zu. Irgendwo ist eine andere Welt. Irgendwer herrscht über unsere Welt. Ein Klick und du verliebst dich schwer. Der nächste Klick ist Liebe. Gefühle waren noch niemals frei. Ein Klick und schon vorbei. Irgendwo ist eine andere Welt. Irgendwer herrscht über unsere Welt. Irgendwer manipuliert uns. Irgendwer denkt auch für uns. Die Welt ist eine Simulation. Sie war es schon immer, das ist ja der Hohn. Wir suchen sie täglich zu verstehen. Dabei ist alles Illusion, was wir sehen. Glaub's egal. Null und eins statt der Emotion. Dein Ich ist Illusion. Irgendwo ist eine andere Welt. Irgendwer herrscht über unsere Welt. Irgendwer manipuliert uns. Das ist ja der Hohn, wir suchen sie täglich zu verstehen. Dabei ist alles Illusion, was wir sehen. Die Welt ist eine Simulation, sie war es schon immer. Das ist ja der Hohn, wir suchen sie täglich zu verstehen. Dabei ist alles Illusion, was wir sehen. Illusion, Simulation, Illusion, Simulation, Illusion, Simulation, Illusion, Simulation, Illusion, Simulation, Illusion, Simulation, Illusion, Simulation, Illusion, Simulation, Illusion, Simulation, Illusion, Simulation, Illusion, Simulation, Illusion, Simulation, Illusion, Simulation, Illusion, Simulation, Illusion, Simulation, Illusion, Simulation, Illusion.